Das war fast die ganze zweite Seite aus Shine On Brightly, dem zweiten Procol Harum Album 1968, mitproduziert von Tony Visconti. Damals gerade ein paar Monate in England, er kam ja aus New York. Ich habe bewusst dieses Stück ausgewählt für das heutige Programm, zeigt es doch ganz extrem die Bandbreite seiner Produzententätigkeit. Auch die Spanne von 1968 bis Ende der 90er. So arbeitete er beispielsweise 1997 für die Seahorses, einer Nachfolgeband der Stone Roses. Ein langer Zeitraum ist das. Mit ganz unterschiedlichen Musiken. Natürlich wären diese zwei Stunden auch alleine mit Bowie und T-Rex interessant geworden. Aber es hat auch was zu Bowie und T-Rex, eben zum Beispiel Procol Harum dazu zu packen. Oder gleich die Altered Images, die hatten Anfang der 80er Jahre in England mal ihren Moment mit Singles wie Happy Birthday oder I Could Be Happy. 1983 auf dem Album Bite war ihr Stern schon wieder rapide am Sinken. Die Altered Images hier, auch produziert von Tony Visconti, Bring Me Closer.